Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Wenn der Dramatiker und Regisseur Woody Allen sich eine Geschichte vornimmt, hat er sie im Nu auf den Kopf gestellt. Wie Sie gleich hören werden, macht er nicht einmal vor den Klassikern der Weltliteratur Halt. Nach dem kurzen, aber heftigen Abenteuer von Professor Kugelmaß stellen wir Ihnen in Ausschnitten die Krimis vor, die in den nächsten Wochen auf diesem Sendeplatz auf Sie lauern. Intermezzo mit Kugelmaß von Woody Allen. Kugelmaß, Professor für Altphilologie am City College New York, war zum zweiten Mal unglücklich verheiratet. Daphne Kugelmaß war eine blöde Schnepfe. Obendrein hatte er von seiner ersten Frau Flo zwei bescheuerte Söhne. Er steckte bis zum Hals in Alimenten und Kinderversorgung. Konnte ich wissen, dass es so schlimm kommen würde? Daphne war mal vielversprechend. Wer hätte erwartet, dass sie sich so gehen lassen würde und anschwellen wie ein Wasserball? Außerdem hatte sie ein paar Mäuse, was allein noch kein Grund ist, jemanden zu heiraten. Aber es schadet ja nichts bei meinen laufenden Unkosten. Verstehen Sie, was ich meine? Kugelmaß hatte eine Glatze und ein Fell wie ein Bär. Aber auch ein Innenleben. Ich muss eine neue Frau haben. Ich brauche ein Verhältnis. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin ein Mann, der Abenteuer braucht. Ich brauche Zärtlichkeit. Ich brauche Flirt. Ich werde nicht jünger, also will ich in Venedig lieben, ehe es zu spät ist. Steile Sätze wechseln und scheue Blicke tauschen über Rotwein und Kerzenlicht. Verstehen Sie, was ich meine? Ein Verhältnis würde gar nichts helfen. Sie sind zu uneinsichtig. Ihre Probleme liegen doch viel tiefer. Und dieses Verhältnis muss sehr vorsichtig behandelt werden. Eine zweite Scheidung kann ich mir nicht leisten. Daphne würde sie mir regelrecht vor den Latz knallen. Mr. Kugelmaß. Und es darf auch keine vom City College sein, denn Daphne arbeitet auch da. Nicht, dass da eine von der Fakultät was besonders Aufregendes wäre, aber die eine oder andere Studentin... Mr. Kugelmaß. Helfen Sie mir. Ich hatte einen Traum letzte Nacht. Ich hüpfte über eine Wiese, einen Picknickkorb in der Hand und auf dem Korb stand Aussichten. Und dann sah ich, der Korb hatte ein Loch. Mr. Kugelmaß, das Schlimmste, was Sie jetzt tun können, ist, den Fall noch szenisch darzustellen. Sie sollen hier ganz einfach Ihre Empfindungen zum Ausdruck bringen und die wollen wir gemeinsam analysieren. Sie sind lange genug in Behandlung, um zu wissen, dass es keine Patentlösung gibt. Schließlich bin ich Analytiker und nicht Zauberer. Dann brauche ich vielleicht einen Zauberer. Und damit beendete er seine Therapie. Ein paar Wochen später, Kugelmaß und Daphne hingen in ihrer Wohnung rum wie zwei alte Möbelstücke, klingelte nachts das Telefon. Ja, bitte. Hier ist Persky. Wer? Persky. Oder soll ich sagen, der große Persky. Entschuldigen Sie. Ich habe gehört, Sie suchen überall nach einem Zauberer, der ein bisschen Exotik in Ihr Leben bringt. Stimmt das? Ja oder nein? Psst. Von wo rufen Sie an, Persky? Am folgenden Nachmittag kletterte Kugelmaß sehr zeitig drei Treppen in einem verfallenen Wohnhaus in Brooklyn hinauf. In der Dunkelheit des Korridors erspähte er die Tür, die er suchte, und drückte die Klingel. Das wird mir noch leid tun. Sie sind Persky der Große. Der große Persky. Wollen Sie Tee? Nein, ich will Abenteuer. Ich will Musik. Ich will Liebe und Schönheit. Aber kein Tee? Seltsam. Na gut, nehmen Sie Platz. Persky ging ins Zimmer nach hinten und Kugelmaß hörte Kisten und Möbel herumrücken. Persky kam zurück und schob auf quietschenden Rollschuhrädern ein großes Etwas vor sich her. Er nahm ein paar alte seidene Tücher runter, die oben drauf lagen, und blies ein wenig Staub weg. Es war ein billig aussehender, schlecht lackierter chinesischer Schrank. Pesky, was tricksen Sie da? Passen Sie auf. Das hat eine tolle Wirkung. Ich habe das letztes Jahr für ein Treffen der Ritter der Pythia-Schlange entwickelt, aber die Veranstaltung platzte. Steigen Sie in den Schrank. Damit Sie lauter Schwerter reinstecken können oder so. Sehen Sie hier Schwerter? Kugelmaß zog ein Gesicht und kletterte murrend in den Schrank. Notgedrungen sah er auf ein paar geschmacklose, unechte Steine, die auf das rohe Sperrholz geleimt waren, direkt vor seiner Nase. Wenn das ein Scherz sein soll. Ein Scherz? Ja. Also, das geht so. Wenn ich einen Roman in diesen Schrank zu Ihnen werfe, die Türen schließe und dreimal draufklopfe, dann werden Sie sich in dieses Buch versetzt finden. Meine Hand drauf. Und nicht nur ein Roman, eine Erzählung, ein Theaterstück, ein Gedicht. Sie können jede Frau treffen, die besten Schriftsteller der Welt erfunden haben, egal von welcher Sie geträumt haben. Sie können mit einer richtigen Superfrau alles machen, was Sie wollen. Und wenn Sie genug haben, dann schreien Sie und im Bruchteil einer Sekunde sehen wir uns hier wieder. Sagen Sie, Pösky, werden Sie ambulant behandelt? Glauben Sie mir, das ist eine hundertprozentig seriöse Sache. Was soll ich Ihnen glauben, dass diese mickrige, selbstgebastelte Kiste mich auf den Trip bringt, wie Sie den beschreiben? Für einen doppelten Zehner. Ich glaube das erst, wenn ich es sehe. Kugelmaß langte nach seiner Brieftasche. Pösky steckte die Scheine in die Hosentasche und ging zum Bücherschrank. Okay, mit wem wollen Sie denn? Schwester Carrie? Ophelia? Vielleicht mit einer von Saul Bellow? Hey, wie wär's mit Temple Drake? Naja, für einen Mann in Ihrem Alter wäre sie vielleicht eine Strapaze. Französisch! Ich möchte ein Verhältnis mit einer französischen Geliebten. Na, na. Ich möchte nicht dafür bezahlen müssen. Wie wär's mit Natascha aus Krieg und Frieden? Ich sagte Französin. Ich hab's. Geht Madame Bovary, das wär spitze. Gebonkt. Kugelmaß. Schreien Sie laut, wenn Sie genug haben. Pösky warf ein Exemplar Madame Bovary in den Schrank. Kugelmaß kletterte rein. Pösky schloss die Schranktür. Sind Sie sicher, das ist ungefährlich? Ist irgendetwas in dieser verrückten Welt ungefährlich? Kugelmaß war weg. Im selben Moment tauchte er im Schlafzimmer von Charles und Emma Bovary in Yonville auf. Vor ihm die wunderschöne Frau, allein, mit dem Rücken zu ihm, Linnen faltend. Ich kann das gar nicht glauben. Das ist ungeheuerlich. Ich bin wirklich hier. Und sie ist es selbst. Mein Gott, haben Sie mich erschreckt? Wer sind Sie? Sie sprach das feine Englisch der Paperback-Übersetzung. Das ist ja einfach fantastisch. Verzeihen Sie, ich bin Sidney Kugelmaß. Ich bin am City College. Professor für Altphilologie, kennen Sie es? Etwa 133. West. Möchten Sie vielleicht was trinken? Ein Glas Wein zum Beispiel. Sie ist schön. Was für ein Kontrast zu dem Steinzeitexemplar, das in meinem Bett liegt. Ja, bitte Wein. Weißen. Nein, roten. Nein, weißen. Doch, bitte weißen. Charles ist heute nicht zu Hause. Nach dem Wein machten sie einen kleinen Spaziergang in die liebliche französische Landschaft hinaus. Ich habe immer davon geträumt, es würde einmal ein geheimnisvoller Fremder erscheinen und mich der Eintönigkeit dieses dummen ländlichen Daseins entreißen. Ich mag das, was Sie anhaben. Noch nie habe ich etwas auch nur Ähnliches hier in der Gegend gesehen. Es ist so modern. Das nennt sich Freizeitanzug. Er war runtergesetzt. Plötzlich küsste er sie. In der nächsten Stunde streckten sie sich unter einem Baum aus und flüsterten miteinander und erzählten sich ungeheuer tiefsinnige Geschichten mit den Augen. Dann fuhr Kugelmaß auf. Ihm war gerade eingefallen, dass er mit Daphne bei Bloomingdales verabredet war. Ich muss gehen. Aber keine Sorge. Ich komme wieder. Das will ich hoffen. Er umfing sie leidenschaftlich und sie gingen zum Haus zurück. Ihr Gesicht in seinen Händen. Okay, Pösky! Ich muss um 3:30 bei Bloomingdale sein. Na, hab ich gelogen? Lieber Pösky, ich bin jetzt schon zu spät zur Verabredung mit meinem Klotz am Bein auf der Lexington Avenue. Aber wann kann ich wieder? Morgen? Mit Vergnügen. Denken Sie nur an den 20er. Und sprechen Sie mit niemandem darüber. Klar. Kugelmaß schnappte sich ein Taxi und raste in die Stadt. Sein Herz tanzte spitze. Ich bin verliebt. Ich bin im Besitz eines wunderbaren Geheimnisses. Was er nicht mitbekam, war, dass in diesem Augenblick Studenten in allen möglichen Hörsälen des Landes ihre Dozenten fragten, wer ist diese Figur auf Seite 100? Ein glatzköpfiger Jude küsst Madame Bovary. Ein Lehrer in Sioux Falls, South Dakota, seufzte und dachte, lieber Gott, diese Typen mit ihrem Shit und LSD, was geht in deren Köpfen bloß vor? Bloomingdale. Daphne Kugelmaß war in der Abteilung für Badeartikel bei Bloomingdales, als Kugelmaß atemlos angestürzt kam. Wo bist du denn bloß geblieben? Es ist 4:30. Ich bin im Verkehr stecken geblieben. Kugelmaß besuchte Persky schon am nächsten Tag wieder. Und in wenigen Minuten war er magisch aufs Neue nach Yonville versetzt. Als Emma ihn sah, konnte sie ihre Erregung nicht verbergen. Die beiden waren stundenlang beisammen, lachten und schwatzten über ihre verschiedenen Lebensumstände. Ehe Kugelmaß wieder ging, schliefen sie miteinander. Mein Gott, ich treib's mit Madame Bovary. Ich, der ich in der Primarstufe Englisch durchgefallen bin. Im Laufe der Monate sah Kugelmaß Persky sehr oft und entwickelte ein enges, leidenschaftliches Verhältnis zu Emma Bovary. Persky, sorgen Sie dafür, dass ich immer vor Seite 120 ins Buch komme. Ich muss sie immer treffen, bevor sie sich an diesen Rodolphe hängt. Wieso? Können Sie ihn denn nicht rausdrängen? Der ist vom Landadel. Solche Typen haben nichts Besseres zu tun als flirten und reiten. Der gehört für mich zu den Visagen, die man in Frauenzeitschriften antrifft. Mit Helmut Berger Frisur. Aber für Sie ist das ein heißer Typ. Und Ihr Mann hat keinen Verdacht? Der ist völlig überfordert. Ein stumpfsinniger Quacksalber, der auf Gedeih und Verderb einer Traumtänzerin ausgeliefert ist. Um 10 Uhr ist der bettreif, wenn sie ihre Tanzschuhe anzieht. Na schön, bis später. Wie geht's dir, Spritzkuchen? Oh, Kugelmaß, was ich mir alles gefallen lassen muss. Gestern beim Abendessen fiel Monsieur Höchstero selbst mitten im Dessert in den Schlaf. Ich schütte mein Herz aus übers Maxim und das Ballett, da höre ich aus heiterem Himmel schnarchen. Gut, gut, Liebling. Ich bin ja jetzt da. Ich habe das verdient. Ich habe genug gelitten. Ich habe genug Analytiker bezahlt. Ich habe alles versucht, bis zum geht nicht mehr. Sie ist jung und startklar. Und ich bin hier ein paar Seiten nach Leon und noch vor Rodolphe. Ich habe die Situation im Griff. Emma, das ist gewiss, war genauso glücklich wie Kugelmaß. Sie hatte sich nach Aufregungen verzehrt. Und seine Erzählungen vom Nachtleben am Broadway, von schnellen Autos und Hollywood und Fernsehstars bezauberten die junge französische Schönheit. Erzähl noch mal von den Akademiepreisen. Ich gebe alles darum, einen zu gewinnen. Erst musst du mal nominiert werden. Ich weiß, das hast du mir erklärt. Aber ich bin überzeugt, ich kann Schauspielerin werden. Natürlich würde ich gern 1-2 Jahre Unterricht nehmen, bei Strasberg zum Beispiel. Und wenn ich dann den richtigen Agenten hätte. Mal sehen. Ich werde mit Persky reden. Als Kugelmaß an diesem Abend wohlbehalten in Perskys Wohnung zurückkehrte, brachte er das Thema auf, ob Emma ihn nicht in der großen Stadt besuchen könnte. Lassen Sie mich darüber nachdenken. Vielleicht kann ich was austüfteln. Es sind ja schon seltsame Dinge passiert. Selbstverständlich wusste keiner von beiden welche. Kugelmaß ging nach Hause. Wo zum Teufel treibst du dich die ganze Zeit herum? Hast du ein Flittchen irgendwo versteckt? Klar, logisch. Ich bin doch genau der Typ. Ich war bei Leonhard Popkin. Wir haben über sozialistische Landwirtschaft in Polen diskutiert. Du kennst ihn ja. Er ist ein Guru auf dem Gebiet. Jedenfalls bist du neuerdings sehr merkwürdig, fremd, distanziert. Vergiss ja nicht den Geburtstag meines Vaters am Samstag. Ja, sicher. Meine ganze Familie wird da sein. Wir können die Zwillinge sehen. Klar, die Zwillinge. Und meinen Vetter Hamish. Er mag dich. In wenigen Stunden wirst du wieder in Yonville sein, bei deiner Geliebten. Und diesmal, wenn alles gut geht, wirst du Emma mitbringen. Um 2:45 am folgenden Nachmittag machte Persky wieder seinen Hokuspokus. Kugelmaß erschien bei Emma strahlend und unternehmungslustig. Ein paar Stunden verbrachten die beiden in Yonville und dann bestiegen sie die Kutsche der Bovarys. Gemäß Perskys Anweisungen hielten sie einander fest umschlungen, die Augen geschlossen und zählten bis 10. Als sie wieder guckten, fuhr die Kutsche gerade vor dem Seiteneingang des Plaza vor, wo Kugelmaß am Vormittag guten Mutes hatte eine Suite reservieren lassen. Ach, wie herrlich. Alles ist so, wie ich es mir ausgemalt hatte. Oh ja, es ist so göttlich. Auf dem Bett lagen Schachteln von Halston und Saint Laurent. Emma machte eine auf und hielt ein paar schwarze Samthosen gegen ihren makellosen Körper. Der Hosenanzug ist von Ralph Lauren. Du wirst damit aussehen wie eine Dollarprinzessin. Komm, Schnuckelchen, gib Küsschen. Ich bin noch nie so glücklich gewesen. Lass uns in die Stadt gehen. Ich möchte Coruscant sehen und das Guggenheim und diesen Jack Nicholson, von dem du dauernd erzählst. Läuft irgendwo ein Streifen mit ihm? Ich komme da einfach nicht klar, sagte ein Professor von Stanford. Erst diese seltsame Figur namens Kugelmaß und jetzt kommt sie selbst gar nicht mehr vor. Tja, ich glaube wirklich, es ist das Kennzeichen des Klassikers, dass man ihn tausendmal wieder lesen kann und immer was Neues darin findet. Die Liebenden verbrachten ein seliges Wochenende. Kugelmaß hatte Daphne erzählt, er wäre zu einer Tagung in Boston. Jede Stunde kosteten sie aus. Sie gingen ins Kino, aßen in Chinatown, verbrachten 2 Stunden in der Diskothek und gingen mit einem Fernsehfilm zu Bett. Sonntag schliefen sie bis Mittag, besuchten Soho und bestaunten Prominente bei Elaine's. Sie ließen sich Sonntagnacht Kaviar und Champagner in ihre Suite kommen und redeten bis zum Morgengrauen. Im Taxi zu Persky dachte Kugelmaß diesen Morgen: Es war hektisch, aber die Sache wert. Ich kann sie nicht zu oft hierher holen, aber hin und wieder wird das eine hübsche Abwechslung zu Yonville sein. Bei Persky kletterte Emma in den Schrank, gruppierte ordentlich ihre neuen Kleiderschachteln um sich herum und küsste Kugelmaß liebevoll. Das nächste Mal bei mir. Persky klopfte 3-mal auf den Schrank. Aber es rührte sich nichts. Er klopfte wieder. Aber immer noch kein Zauber. Da muss was faul sein. Persky, Sie scherzen. Wieso klappt denn das nicht? Bleiben Sie ruhig. Ganz ruhig. Stecken Sie noch in der Kiste, Emma? Ja. Ich bin immer noch da. Ich weiß, Liebling. Bleib genauso sitzen. Ich bin immer noch da. Persky, wir müssen Sie hier wegkriegen. Ich bin ein verheirateter Mann und ich habe Vorlesung in 3 Stunden. Auf mehr als eine heimliche Affäre bin ich im Augenblick gar nicht eingerichtet. Ich bin immer noch da. Ich verstehe das nicht. Es ist ein so idiotensicherer Trick. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Ich muss ihn auseinandernehmen. Ich rufe Sie später an. Kugelmaß stopfte Emma in ein Taxi und brachte sie zurück ins Plaza. Den ganzen Tag hing er am Telefon mit Persky und mit seiner Geliebten. Der Zauberer sagte ihm, es könnte Tage dauern, bis er der Sache auf den Grund käme. Kugelmaß ging nach Hause. Wie war die Tagung? Schön, schön. Was ist los? Du bist ja gereizt wie ein Kater. Ich? Das ist ja zum Lachen. Ich bin mild wie eine Sommernacht. Ich gehe nur mal ein bisschen spazieren. Und schon war er draußen, rief ein Taxi und sauste zum Plaza. Das ist ja ganz furchtbar. Schara wird mich suchen. Halt jetzt durch mit mir, Süße. Kugelmaß war kreidebleich und schweißnass. Er küsste sie noch einmal, rannte zum Fahrstuhl, schrie mit Persky durchs Münztelefon in der Plaza-Lobby und schaffte es knapp vor Mitternacht nach Haus. Nach Popkins Meinung sind die Gerstenpreise in Krakau seit 1971 nicht mehr so stabil gewesen, Daphne. Er lächelte schwach, als er ins Bett stieg. So ging es die ganze Woche. Freitagabend informierte Kugelmaß Daphne über eine weitere Tagung, die er nicht versäumen dürfe, diesmal in Syracuse. Er eilte zurück ins Plaza, aber am 2. Wochenende war nichts so wie am 1. Sieh zu, dass ich in den Roman zurückkomme oder heirate mich. Inzwischen will ich arbeiten oder studieren oder sonst was, denn den ganzen Tag vor der Glotze sitzen, das ist ja wohl das Ende. Schön, das Geld können wir brauchen. Du hast ja schon doppelt so viel, wie du wiegst, aufs Zimmer servieren lassen. Ich habe gestern im Central Park einen Off-Broadway-Produzenten getroffen. Und der meinte, ich käme vielleicht für ein Projekt in Frage, an dem er gerade dran ist. Wer ist dieser Idiot? Es ist kein Idiot. Er ist sensibel, zuvorkommend und hübsch. Er heißt Jeff sowieso und er ist reif für den Tony. Am späteren Nachmittag tauchte Kugelmaß betrunken bei Persky auf. Beruhigen Sie sich. Sie kriegen noch Herzflattern. Beruhigen? Der Mann redet von beruhigen. Ich habe eine Romanfigur in einem Hotelzimmer sitzen und meine Frau, glaube ich, lässt mich von einem Privatpolypen bespitzeln. Okay, okay, wir wissen, da gibt's ein Problem. Persky kroch unter den Schrank und begann mit eindrucksvollen Verrenkungen auf irgendwas loszuhämmern. Ich bin wie ein wildes Tier, ich streiche durch die Stadt und Emma und ich haben uns gegenseitig bis hier oben. Nicht zu reden von einer Hotelrechnung, die sich wie der Verteidigungshaushalt liest. Aber was soll ich denn machen? Das ist die Welt der Magie. Alles kommt aufs Detail an, auf die Nuance. Die Nuance, verdammt nochmal. Ich schütte Dom Perignon schwarze Eier in diese kleine Maus, dazu kommt die Garderobe. Jetzt ist sie auch noch ans Neighborhood Playhouse gegangen und braucht auf einmal Porträtfotos. Außerdem Pösky hat mich Professor Fivish Kopkin, der vergleichende Literaturgeschichte lehrt und schon immer eifersüchtig auf mich war, als die sporadisch auftretende Figur in Flauberts Buch identifiziert. Er hat gedroht, zu Daphne zu gehen. Ich sehe den Ruin vor mir. Noch mehr Alimente, Gefängnis. Wegen Ehebruchs mit Madame Bovary wird meine Frau mich zum Bettler machen. Was erzählen Sie mir denn da? Ich arbeite ja Tag und Nacht. Sofern es um Ihre persönlichen Ängste geht, da kann ich Ihnen nicht helfen. Ich bin Zauberer, nicht Analytiker. Sonntagnachmittag schließlich hatte sich Emma sogar im Badezimmer eingeschlossen und weigerte sich, trotz dringender Bitten, Kugelmaß zu antworten. Kugelmaß starrte aus dem Fenster und dachte an Selbstmord. Zu blöd, dass wir in einem so niedrigen Stockwerk sind. Ich würde sofort tun. Vielleicht sollte ich nach Europa fliehen und ein neues Leben anfangen. Vielleicht könnte ich die International Herald Tribune verkaufen, wie diese jungen Mädchen das gemacht haben. Bringen Sie her! Ich glaube, ich habe die Panne behoben! Wirklich? Sie haben es wieder hingekriegt? Es war was mit der Übersetzung. Nun aber los, los, los, her mit euch! Pösky, Sie sind ein Genie. Wir sind in einer Minute da, in weniger als einer Minute. Wieder hasteten die Liebenden zu des Zauberers Wohnung und wieder kletterte Emma Bovary mit ihren Schachteln in den Schrank. Diesmal ohne Kuss. Pösky schloss die Türen, holte tief Luft und klopfte dreimal auf die Kiste. Es gab einen hoffnungsvollen Knall und als Pösky hineinlinste, war die Kiste leer. Madame Bovary war wieder in ihrem Roman. Kugelmaß seufzte tief auf und schüttelte dem Zauberer ausgiebig die Hand. Das ist ausgestanden. Ich habe meine Lektion gelernt. Ich werde meine Frau nie wieder betrügen, das schwöre ich Ihnen. Nochmals schüttelte er Perskys Hand und nahm sich vor, ihm eine Krawatte zu schenken. Drei Wochen später, ein wunderschöner Frühlingsnachmittag war zu Ende, öffnete Pösky seine Wohnungstür, weil es geläutet hatte. Vor ihm stand mit hilflosem Gesichtsausdruck Kugelmaß. Okay, Kugelmaß. Wohin diesmal? Nur dies eine Mal noch. Es ist so schön draußen. Ich werde ja auch nicht jünger. Also, haben Sie Portnoy's Complaint gelesen? Erinnern Sie sich an Mary Jane, die Effin? Es kostet jetzt $25, weil die Lebenshaltungskosten gestiegen sind. Aber diesmal schicke ich Sie umsonst los. Als Ersatz für all den Ärger, den ich Ihnen gemacht habe. Sie sind in Ordnung. Diesmal geht alles klar. Ich hoffe. Ich habe es nicht oft probiert nach all den Unannehmlichkeiten. Sex und Romantik. Was tut man nicht alles für ein hübsches Gesicht? Pösky warf ein Exemplar von Portnoy's Complaint rein und klopfte dreimal auf den Kasten. Diesmal gab es statt eines hellen Knalls eine dumpfe Explosion und danach eine Serie krachender Geräusche und Funkenregen. Pösky erlitt einen Herzanfall und fiel tot um. Der Schrank fing Feuer und schließlich brannte das ganze Haus nieder. Kugelmaß hatte, ohne von dieser Katastrophe etwas zu ahnen, seine eigenen Probleme. Er war nämlich nicht in Portnoy's Complaint versetzt worden oder in irgendeinen anderen Roman. Er war in ein altes Lehrbuch verschlagen worden, Leitfaden für den Spanischunterricht, und rannte über ein kahles, felsiges Gelände um sein Leben. Hinter ihm das Wort tener, besitzen. Ein großes, haariges, unregelmäßiges Verb, das ihn auf seinen langen, dünnen Beinen verfolgte. Sie hörten Intermezzo mit Kugelmaß von Woody Allen aus dem Amerikanischen von Helmer Harald Fischer. Die Personen und ihre Sprecher waren Erzähler Christian Brückner, Kugelmaß Otto Sander, Pösky Hermann Ebeling, Emma Marin Kreumann, Daphne Monika Hansen, Analytiker Uwe Müller. Ton Udo Schuster, Schnitt Christiane Köhler, Aufnahmeleitung Arturo Möller. Regie Manfred Marchfelder. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1983.